Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Atsak. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Hauptsache, jemand guckt nach mir. Okay. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Kurt Bergmann. Herr Bergmann, Ja. könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Vorname ist ganz kurz. Kurt Kurt und Bergmann Berg und dann MANN hinten. Doppeln, okay. Wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? Ich bin jetzt 55 Jahre alt noch und ich bin geboren am 5.7.70. Könnten Sie Ihr Geburtsdatum wiederholen, bitte? Am 5.7.1970. 79, okay. Wie groß sind Sie? 1,75. Wie viel wiegen Sie zurzeit? 82 Kilo so ungefähr. 83, okay. Vielen Dank für diese Informationen. Herr Bergmann, was kann ich für Sie tun? Ja, also einmal tut mir mein Handgelenk unheimlich weh. Ich muss dazu sagen, ja, ich habe mein Motorrad rausgeholt, ist ja so schönes Wetter gewesen, ne? War mit dem Motorrad wieder unterwegs und dann hat es mich in der Kurve, ja, bin ich hingefallen, also nicht Vollspeed, aber ja, das Motorrad ist halt umgefallen und ja, und ich habe jetzt auch Schmerzen in der Brust beim, ja, also insbesondere wenn ich einatme, habe ich Schmerzen, aber so arg ist mein rechtes Handgelenk, das ist, also der rechte Arm, der tut mir sehr weh. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Naja, seit dem Unfall, das war, ist jetzt 2 Stunden her, ja. Ich Seit konnte wann? also, ich konnte die Maschine noch bis nach Hause schieben und beziehungsweise fahren und konnte wieder aufsteigen, aber es tut jetzt doch höllisch weh in der Hand, ja. Ja, das tut mir leid zu hören. Haben Sie Rechtgelenkschmerzen und Brustschmerzen? Was habe ich? Zurzeit haben Sie rechten Hand In der rechten Hand, ja, also die tut sehr weh, ja. und Arm und Brustschmerzen. Ja, beim Einatmen, insbesondere, da tut es sehr weh, ja. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Also die in der Hand sind wirklich sehr heftig. Also würde ich schon sagen, so bei 8 sind die wahrscheinlich, ja. Brustschmerzen? Ja, die sind vielleicht nicht ganz so doll. Wenn man nicht so tief einatmet, wenn man so ein bisschen flach atmet, dann geht es. Okay. Wenn ich tief einatme, sind die schon auch ganz schön doll, ja. Könnten Sie die Schmerzen bis zum Ende des Gesprächs aushalten oder möchten Sie Ja, etwas? also so lange wird das ja jetzt nicht dauern, ne? Okay. Haben Sie offene Wunde? Ja, so ein bisschen Haut habe ich mir abgeschürft, ja. Ich hatte also eine Jeans an und eine Lederjacke, aber am Bein ist so ein bisschen Haut abgeschürft und ja, die Handschuhe hatte ich zwar auch an, aber ja, also insbesondere am Bein ist ein bisschen Haut abgeschürft, ja. Und was ich auch gesehen habe, also da, also so am Brustkorb rechts, so da ist es schon ein bisschen blau geworden. Da habe ich wohl ein bisschen was abgekriegt. Und die Hand, also die Hand, die tut eben sehr weh und das ist auch alles jetzt schon ein bisschen so angeschwollen, ne? Und das tut wirklich ordentlich weh, ja. Ja, ich werde diesen Bereich kontrollieren. Machen Sie sich da keine Sorgen. Haben Sie Kopfverletzung? Na, ich hatte ja den Helm auf, also ja, Hm. ohne Helm fahre ich nicht. Also da habe ich, glaube ich, nichts abgekriegt. Nee, der Kopf tut mir nicht weh. Okay. Haben Sie Bewusstsein verloren? Nein, nein, nein, nein, auf keinen Fall. Also ich habe das alles mitbekommen, bin ja auch noch wieder aufgestanden, ja. Haben Sie keine Blutungen? Bitte was? Haben Sie keine Blutungen oder Also ich wie habe gesagt? jetzt nichts gesehen. Hm. Wie gesagt, so ein bisschen Haut abgeschürft am Bein und an der Hüfte. Aber das blutet nicht doll. Also das ist nur so ein bisschen, ja, dass die Haut da halt kaputt ist. Okay. Leiden Sie unter Fieber, Nachschweiß, Schüttelfrost, Nein, ich bin ja normal kerngesund, also Halsschweiß? ja, ziemlich gesund, ja. Okay. Haben Sie Husten? Husten? Nee, husten muss ich jetzt eigentlich nicht, nee. Und also Okay. ich würde jetzt auch ungern husten, weil das Atmen halt ein bisschen wehtut. Denke ich mal, husten würde wahrscheinlich auch wehtun, ja. Leiden Sie oder haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln im betroffenen Bereich? Ja, also die rechte Hand, die kribbelt tatsächlich so ein bisschen, ja. Jetzt, wo Sie es sagen, Haben Sie Bewegungseinschränkungen im betroffenen Bereich? Na, ich kann die Hand überhaupt nicht bewegen. Das tut ja höllisch Ah. weh. Ich kann die nur, also so, ich stütze die mit der anderen Hand so ein bisschen ab. Aber ich kann die überhaupt nicht bewegen, die tut furchtbar weh. Haben Sie Herzrasen, Herzklopfen? Naja, ich glaube so, der Schreck direkt nach dem Unfall, da hatte ich wahrscheinlich schon so ein bisschen Herzklopfen, aber das ist jetzt. Also würde ich sagen, das habe ich jetzt nicht mehr. Okay. Ich habe vergessen, Herr Bergmann, wie haben Sie so uns oder Wie sind Sie zu uns ja. gekommen? Ja, wie sind Sie so uns gekommen? Ja, meine Frau hat mich mit dem Auto gebracht. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nee, schwindelig würde ich sagen, ist mir nicht, nee. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Also, ich habe eigentlich immer so ein bisschen schnelle Verdauung, also so, ja, also ich habe häufiger mal Durchfall, aber jetzt ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Hm. Haben Sie in letzter Zeit oder bei dem Unfall ungewöhnlich Wasser lassen oder? Nee, ich habe mich jetzt nicht angepinkelt oder so. Nee, nee. Und Okay. also ich war einmal zu Hause auf der Toilette, ja, aber also habe nur Wasser gelassen, ne? Okay. Haben Sie Probleme? Sehstörung oder Hörstörung? Nee. Okay. Nee, also hören kann ich richtig und gucken kann ich auch gut, ja. Leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Ne, ich habe sogar eher niedrigen Blutdruck. Das habe ich jetzt schon ziemlich lange. Und da nehme ich Tropfen ein. Aber fragen Sie mich jetzt nicht, wie die heißen. Die stehen zu Hause auf dem Frühstückstisch, aber ich kann Ihnen jetzt gerade nicht sagen, wie die heißen. Und ja, dann, ja, also ich habe schon ein bisschen Beschwerden. Ich habe in der Halswirbelsäule habe ich einen Bandscheibenvorfall. Da will ich mich aber nicht operieren lassen. Da habe ich irgendwie zu viel Angst. Das macht mir halt hin und wieder Schmerzen. Meistens geht es ganz gut, aber manchmal muss ich halt da Medikamente einnehmen. Und die rechte Schulter, da habe ich eigentlich auch schon seit Jahren immer ein bisschen Schmerzen, ja. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Also diese mit der Bandscheibe, das ist so seit 5 Jahren. Ich habe die erste Erkrankung nicht gut Da war verstanden. ein Ja, Bandscheibenvorfall ja. in der Halswirbelsäule. Ja, Ne? aber Sie haben gesagt, Sie leiden an niedriger Blutdruck, oder? Ja, niedrigen Blutdruck habe ich, ja. Haben Sie eine bestimmte Diagnose? Nein, also das ist Nein. halt bei mir so, ja. Also der Blutdruck ist relativ niedrig und deswegen nehme ich regelmäßig so Tropfen ein, die den ein bisschen nach oben machen. Okay, danke. Haben Sie weitere Vorerkrankungen? Ja, also in der Kindheit hatte ich krass Neurodermitis und jetzt habe ich immer noch so ein bisschen Hautveränderungen an den Oberarmen außen. Okay. Wurden Und also Sie? dann nehme ich halt, wenn das zu sehr juckt oder so, nehme ich so Kortisonsalbe. Wurden Sie schon einmal operiert? Oh ja, das ist jetzt, oh, 25 Jahre her. Da hatte ich einen Sportunfall und tja, da ist mir die Achillessehne gerissen. Und das ist wieder, also ist genäht worden und da bin ich operiert worden, ja. Vor 25 Jahren. Können Sie wiederholen, welcher Bereich? Die Achillessehne ist gerissen. Achillessehne. Welche Seite? Auf der linken Seite. Ja, wurde eine operiert. Das wurde dann genäht, ne? Mhm. Okay. Herr Bergmann, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Ja, wie gesagt, diese Blutdrucktropfen da, die den Blutdruck steigern sollen, dann habe ich diese Kortisonsalbe und ja, wenn die Schmerzen vom Hals da oder von der Schulter zu stark sind, dann nehme ich auch mal Ibuprofen ein. Ibuprofen. Kennen Sie Dosierung Ibuprofen? Oh, ich glaube, das sind 600er. Dann nehme ich dann eine, 600. ja. Wie oft nehmen Sie Bluthochtropfen und Ibuprofen? Also diese Blutdrucktropfen, die nehme ich jeden Tag. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die heißen. Jeden Tag, wie oft nehmen Sie Bluthochdruck, nein, Blutdrucktropfen? Die Blutdrucktropfen nehme ich jeden Tag. Das Ibuprofen nehme ich natürlich nur, wenn ich Schmerzen habe. Dann habe ich Sie gerade falsch verstanden. Das Täglich. Ibuprofen nehme ich nur bei Bedarf. Ja, Ne? aber Klar. Bluttropfen verstehe ich nicht. Die Tropfen, die den Blutdruck nach oben machen sollen. Okay, ja. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Man hat mal festgestellt, dass ich eine Kontrastmittelunverträglichkeit habe, ja. Wie reagieren Sie darauf? Ja, da habe ich also Ausschlag bekommen, mir ist ganz heiß geworden Und dann ja, hat man mir halt gesagt, dass ich das auf keinen Fall nochmal wieder haben darf. Ich habe richtig verstanden. Hautausschlag. Ja, und Hitzegefühl, ne? Okay. Rauchen Sie, Herr Bergmann? Ja, aber ich rauche jetzt nur noch wirklich ganz, ganz wenig. Ich habe das sehr reduziert. Ich habe viele Jahre lang ein Päckchen am Tag geraucht, aber jetzt, ja, so seit 4 Jahren rauche ich nur noch, ja, so ganz paar Zigaretten am Tag, vielleicht so 5 am Tag. Seit 5 Jahren Seit rauchen vier Sie? Jahren. Und vorher habe ich halt wirklich Ja. 20 Jahre lang ordentlich gequalmt. Da habe ich 20 Zigaretten am Tag gut weggepackt, ja. Aber seit 5 Jahren rauchen Sie 5 Zigaretten täglich. Seit 4 Jahren, ja. Okay, ja. Das ist sehr gut für Ihre Gesundheit. Ja. Nehmen Sie Alkohol zu sich? Also ich trinke, jeden Abend trinke ich eine Flasche Bier, ja, aber. Ja, und wenn es mal was zu feiern gibt, auch noch mal vielleicht ein Glas Wein oder zu einem sehr guten Essen mal ein Glas Wein. Aber eigentlich bin ich eher Biertrinker, ja. Trinken Sie täglich eine Flasche Bier? Seit wann Ja, trinken Sie? ungefähr so kann man sagen. Seit wann trinken Sie? Naja, seit ich erwachsen bin. Okay. Nehmen Sie bitte die nächste Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Frage. Konsumieren Sie Drogen? Drogen nehme ich nicht, nein, nein, nein. Okay, Kann ja, ich mir gar okay. nicht erlauben, nein, bei meinem Beruf. Ja, das ist sehr gut. 55, ja. Gibt es in Ihrer Familie irgendwelche chronische Erkrankungen? Chronische Erkrankung. Also mein Vater, der hatte vor 10 Jahren einen Herzinfarkt, ja, und ist daran gestorben. Aber das ist ja keine chronische Erkrankung. Und ja, meine Mutter. Da hat man jetzt vor ein paar Jahren an der Schläfe hatte die so weißen Hautkrebs, der ist wegoperiert worden. Aber sonst ist die eigentlich fit. Wann ist Ihre Mutter operiert? Nein. Das ist Wo? jetzt so 3, 4 Jahre her. Und die passt jetzt halt ein bisschen auf mit Sonne und trägt immer einen Sonnenhut im Sommer oder so, ne? Okay. Haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich ja. Ist sie gesund? Ach, ja, die ist tatsächlich nicht gesund. Die ist magersüchtig, ja. Und die wiegt also puh, nur noch, was weiß ich, 45 Kilo oder so, ne? Magersicht, meinen Sie Anorexia Ja, so heißt das, glaube ich, ja. nervosa? Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ja, wir haben 3 Kinder. Die sind auch noch alle zu Hause. Sind Sie gesund? Entschuldigung, sind Sie Die gesund? Kinder sind alle gesund, ja, zum Glück, ja. Okay, Gott sei Dank. Was sind Sie vom Beruf, Herr Bergmann? Ja, ich arbeite als Tierpfleger hier im Zoo. Es gibt hier einen Zoo und da arbeite ich als Tierpfleger. Ich füttere die Tiere und mache sie sauber und miste aus und was weiß ich, wir gucken, dass es denen gut geht, den Tieren, ne? Okay, ja. Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Och, Privatleben? normalerweise eigentlich nicht. Manchmal ist es so ein bisschen stressig, so im Frühling, wenn die Jungtiere kommen, dann muss man auch mal nachts da sein, wenn da die Ja. großen Tiere, wenn die ihre Ja, Kinder natürlich. kriegen. Aber normalerweise ist es eigentlich eine sehr schöne Arbeit mit den Tieren. Ja. Ich verstehe Sie sehr gut. Sind Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Nee, ich wüsste nicht. Ja, wir haben einmal haben wir eine Fahrt nach Amsterdam gemacht. Ja, da war ich mal in Holland, aber sonst war ich nicht weg. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Geimpft im Besonderen Tetanus? Tetanus bin ich natürlich geimpft, klar, bei dem Beruf, das wäre ja sonst sträflich, ja. Und natürlich bin ich auch gegen Corona geimpft, ja, mit der großen Okay. Familie, da sind wir alle geimpft. Ah, perfekt. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, also die Kinder halten einen natürlich in Trab, und bei der Arbeit ist es auch viel körperliche Arbeit. Insofern ist da nicht so viel Energie für Sport über. Aber wenn das Wetter gut ist, dann fahre ich auch ganz gerne mal Fahrrad, ja. Okay, mit wem wohnen Sie? Mit der ganzen Familie natürlich. Okay. Herr Bergmann, ich habe meine wichtigsten Fragen gestellt. Haben Sie oder möchten Sie noch etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an Nein, mich? nein, also ich habe Ihnen jetzt sehr viel gesagt, und also es geht ja jetzt überwiegend da um meine Schmerzen, die ich habe, ne? Ja, ich kümmere mich um Sie. Machen Sie sich bitte keine Sorge. Zunächst werde ich Sie eine Schmerzmittel geben. Haben Das ist Sie? gut, wenn Sie mir ein Schmerzmittel geben. Ja, ich glaube, so langsam wäre es ganz gut, ja. Okay. Ja, das alles. Danke. Alles klar, gut. Soll ich dann ins Wartezimmer gehen? Nein, bitte legen Sie sich auf die Liege. Okay, gut. Ich werde Sie körperlich untersuchen. Gut, möchte noch jemand was fragen? Ah, er war sehr vollständig, ne? Ich wüsste nicht, dass er irgendwas nicht gefragt hat. Ich hatte eine Frage, Doch, bitte. jemand hat eine Frage, ja. Ich nehme an, dass waren Sie auf dem Nicht-Arbeitweg, oder? Ach so, doch, ich war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, ja. Wann war Ihre letzte Mahlzeit? Oh, wann habe ich denn zuletzt gegessen? Ja, wir haben noch einen Kaffee getrunken bei der Arbeit vorm Feierabend, also, aber da habe ich nicht viel gegessen. Da habe ich nur ein Brötchen gegessen. Also ja, aber das ist um 4 Uhr gewesen. Ja, vielen Dank. Und noch eine Frage. Ja? Leiden Sie unter einem Kribbeln oder Taubheitsgefühl im betroffenen Bereich? Ich meine, eine Handgelenk oder. Ja, das hat er aber gefragt, und das habe ich auch bestätigt. Ich habe gesagt, die rechte Hand kribbelt ein bisschen, ja. Oh, Entschuldigung, habe ich Ja, dir ist ja gefragt. gut. Ja, vielen Dank. Gerne. Darf ich eine Frage stellen? Natürlich. Ich weiß nicht, ob es gefragt wurde. Wie war das, der Sturz? Warum haben Sie gestürzt? Wie war es? Warum bin ich hingefallen? Ja. Ja, können Sie das erklären, kurz? Ja, also ich bin rechts abgebogen, und da ist der Hinterreifen weggerutscht, ja. Entweder war ich zu schnell oder es war irgendwie Laub auf der Straße oder so. Jedenfalls hat es mir das Hinterrad weggezogen, und dann bin ich halt auf die rechte Seite gekippt. Okay, danke schön. Wissen Sie, wie schnell haben Sie gefahren? Sind Sie gefahren? Ja, sind Sie. Ja, also ich war nicht schnell. Also um die Kurve donnert man ja nicht wie verrückt, sonst hätte ich mir, glaube ich, auch mehr wehgetan. Ich denke, dass ich so mit 20, 30, ja vielleicht so 30 um die Ecke gefahren bin. Ja, bitte. Haben Sie eine Atemnot? Atemnot habe ich nicht, aber ich habe Schmerzen, wenn ich einatme. Ja, einatmen, Sie haben gesagt. Sie Aber haben. Atemnot, also ich kann atmen, aber es tut halt weh. Tut weh, okay. Ich wollte auch dieselbe Frage stellen. Okay, gut. Ein knisterndes Geräusch an der Haut habe ich nicht gemerkt, nein. Okay. Dankeschön. Kannst du losgehen, Dr. Asak? Ja. Ja, gut. Sie können anfangen. Okay. Guten Tag, Herr Ober Frau Oberarztin. Ja, hallo. Hallo. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen und möchte ihn Ihnen vorstellen. Hätten Sie kurz Zeit für Ja, mich? erzählen Sie, wen haben Sie gesehen? Ja, unser Patient heißt Kurt Bergmann. Er ist 55 Jahre alt, 1,75 Meter groß und 83 Kilogramm schwer. Herr Bergmann stellte sich heute aufgrund seit 2 Stunden bestehende, persistierende progrediente rechtzeitige Handgelenkschmerzen und sowie Brustschmerzen bei uns vor. Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen nach einem Motorradunfall aufgetreten. Ein Motorradunfall, okay. Motorradunfall aufgetreten. Und der Patient wurde, der Patient wurde zu uns mit seiner Frau gebracht. Der Patient und seine Frau wurden ins Krankenhaus gebracht. Ja, der Patient wurde von seinem Von Frau, seiner Frau, ja. von seiner Frau zu uns mit Mit dem seinem Auto Auto gebracht, ne? Ja. gebracht. Außerdem klagte der Patient über am rechten Hände Parästhesien und Parästhesien. Kribbelparasiten, Zudem teilt der Patient mit, dass er unter Kontusion und Ödeme, Blauverguss am Bein, am Hüfte und Thorax leidet. Ach so, da hat er Prellung oder sowas, ja? Die Schmerzintensität vom Handgelenk wurde von dem Patienten mit 8 von 10 auf Oh, der ja. Schmerzskala bewertet. Außerdem gab der Patient an, dass die Brustschmerzen beim Einatmen verschlimmern. Ah ja, okay. Die Fragen nach Bewusstseinverlust, Sehstörung, Hörstörung, offene Wunde wurden verneint. Die Vegetativanamnese ist unauffällig bis auf Tachykardie. In Bezug auf Vorerkrankungen leidet der Patient seit 5 Jahren an Diskusprolaps im Halswirbelsäurebereich. Außerdem leidet der Patient seit seinem Kind an Neurodermitis, Seit der Kindheit. seinem Kindheit. Bei dem Patienten wurde vor 25 Jahren wegen einem Sportunfall eine Operation im Achilles-Tendon. Wo? Linksseitige hinter dem Fuß. Die Achillessehne. Achilles, ja, Achilles. Achilles Ja, okay. Operation durchgeführt. Bezüglich der Medikation nimmt der Patient Cortisonsalbe Wegen bei der Bedarf. Neurodermitis, ja klar. Und Bluthochtropfen bei Bedarf. Was Sowie für Tropfen nimmt er bei Bedarf? täglich. Nein, Entschuldigung, täglich, ja, täglich. Was für Tropfen sind das? Bluthochtropfen. Nein, Ja, was hat er denn mit dem Blutdruck? Blutdrucktropfen. Ja, er nimmt Blutdrucktropfen, ja. Was hat er denn? Hat er einen hohen Blutdruck? Leidet er an der Hypertonie? Nein, gegen Hypotonie. Hypotonie, okay. Hypotonie. Sowie Ibuprofen 600 Milligramm bei Bedarf ein. Der Patient hat Kontrastmittelunverträglichkeiten, Oh ja. die sich durch Exanthem und Hitzegefühl äußert. Durch was äußert? Hitzegefühl. Durch ein Hitzegefühl. Ah ja. Herr Bergmann raucht seit 4 Jahren täglich 5 Zigaretten. Er hat zuvor 20 Jahre lang täglich 20 Zigaretten geraucht. Oh ja, Er trinkt seit seinem Junge eine Flasche Bier täglich. Drogenkonsum wurde verneint. Sein Vater ist vor 10 Jahren an Myokardinfarkt verstorben. Seine Mutter leidet, seine Mutter hat eine weißen Hautkrebs, Basalium. Ja. Ja, seine Mutter hat Basalium und sie wurde vor 3 Jahren eine therapeutische Maßnahme durchgeführt. Ah ja, okay. Also wahrscheinlich ja operiert, ne? Aber zurzeit ist sie gesund. Herr Bergmann, eine Schwester, Hat eine Schwester. hat eine Schwester, die an Anorexia Okay. Nervosa leidet. Herr Bergmann ist verheiratet und hat drei gesunde Kinder. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Der Impfstatus ist aktuell. Er ist tief illegal und lebt mit seiner Familie zusammen. Er ist Tierpfleger und lebt mit der Familie zusammen. Okay, ja. Wilde Tiere zu Hause, ja, drei Kinder. Okay. Ja. Frau Oberärztin, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Handgelenkfraktur Ja. hin. Oder was könnte es sonst sein? Alternativ, differenzialdiagnostisch. Differentialdiagnostisch kann ich sagen, Handgelenk-Distorsion. Ja, genau. Oder und Da was muss man noch prüfen? Pneumothorax. Ah, Pneumothorax, oh ja, das wäre, ja, okay. Rippenfraktur. Rippenfraktur müssen wir gucken, ja. Was könnte noch Entschuldigung, im Armbereich, wo bricht es da, Entschuldigung, wo bricht es da besonders leicht? Meinen Sie Unterarm. Armfraktur? Ja, Unterarm. Also dass der Radius, also das ist ja eigentlich so eine Sollbruchstelle, wo es immer ziemlich schnell bricht, ne? Ja. Ja. Ich kann sagen, Radius-Distal-Fraktur oder Ja, sowas könnte es auch Umladistal-Fraktur. sein, ne? Genau. Gut. Und ja, also Rippenfraktur könnte es sein und Pneumothorax, ja. Jetzt, was machen Sie diagnostisch mit dem Patienten? Ja, Frau Wersin, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich zunächst bei den Patienten die Vitalparameter kontrollieren Auf alle Fälle, ja. und einige körperliche Untersuchungen durchführen. Ja, was machen Sie denn im Einzelnen? Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, Hautfarbeveränderungen Ja, die sind ja zu erwarten, ne? Also die muss man halt angucken, genau, die Farbveränderung. Denn das wird ja wahrscheinlich schon blau unterlaufen sein oder rot unterlaufen sein, ne? oder Schwellungen. Schwellung, ja. Da hat er ja schon gesagt, dass sein Arm geschwollen ist, ne? Außerdem würde ich eine neurologische Untersuchung durchführen. Ja. Bei der neurologischen Untersuchung achte ich darauf, ob Störungen der Motorik, der Sensorik oder die anderen Funktionen vorliegen. Ja. Nach der körperlichen Untersuchung Ja, worauf achten Sie noch bei der Körper? Sie haben gesagt, Sie prüfen Vitalparameter. Wonach gucken Sie da insbesondere? Denken Sie mal an das Thoraxtrauma. Ja, ich inspiziere den Patienten beim Einatmen oder Ausatmen und danach, ja, danach würde ich die Lunge und das Herz vom Patienten auskultieren, Auf alle Fälle. Und was checken Sie noch? um mögliche Pathologien, Gerauschen beurteilen. Ja, zu beurteilen. Außerdem palpiere ich die Rippen und um mögliche Fraktur feststellen. Ja, was sind denn sichere Frakturzeichen? Es gibt vier verschiedene Punkte. Zum Ersten offene Wunde. Ja, dann ist es offensichtlich, ja, klar, ja. Zweite Röntgenaufnahme. Auf alle Fälle, ja. Dritte Bewegungsstörungen. Ja. Und was, also ja, Bewegungsstörung kann man ja auch so haben. Was ist denn insbesondere, ja, ich mach mal so. Ja. Und vier. Also wenn das übermäßig beweglich ist, ja? Also wenn ich einen langen Knochen in die Richtung irgendwo drehen kann, Ja. dann stimmt was nicht, ja? Und dann hat eben jemand ja schon nach etwas gefragt. Was hören Sie? Sichere Frakturzeichen. Was hört man? Deputation. Ja. Krepitation? Krepitation, ja, wenn es knirscht, ja, dann sind die Knochen durch, keine Chance, ja, Ja, alles klar, pathologische gut, Gerauschen. ja, aber ja, natürlich sieht man es, ja, die Fehlstellung, genau, Fehlstellung beziehungsweise abnorme Beweglichkeit und, aber natürlich ist der freundlichste Nachweis über das Röntgenbild, ja, im Röntgenbild sieht, dass da eine Fraktur ist. Gut, was machen Sie denn jetzt mit Ihrem Patienten weiter? Nach der körperlichen Untersuchung. Nach der Ja, was körperlichen sollten Sie Untersuchung. vielleicht im Hinblick auf den Thorax noch machen, außer Auskultation und abtasten? Was sollten Sie noch machen? Denken Sie an Vitalparameter. Meinen Sie körperliche Untersuchung? Ja, bei der körperlichen Untersuchung. Wenn Sie Vitalparameter checken, was gucken Sie da auch? Bei der Vitalparameter. Ja, ich zeige Ihnen mal einen Finger. Puls kontrollieren. Den Puls, ja, und die Sauerstoffsättigung. Ne, wenn der tatsächlich einen Pneu hat, ja, dann merkt man ja, dass die Lunge nicht gut arbeitet, ja, und dann hat er wahrscheinlich ja eine schlechte Sauerstoffsättigung. Gut, okay. Was machen Sie denn jetzt noch weiter mit Ihrem Patienten? Ja, nach der körperlichen Untersuchung würde ich Blut abnehmen. Was Dabei lassen würde Sie ich untersuchen? Blutbild, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Ja, ist Gerinnungsparameter, es denn sehr wahrscheinlich? Ja, Gerinnung ist natürlich wichtig, ja klar. Blutgruppe ist auch wichtig, genau, falls der auf den Tisch muss, ne? Genau. Ja, bestimmen lassen. Und Was machen Sie sonst weiter diagnostisch? danach würde ich eine bitte diagnostisch durchführen. Zum Ja. Beispiel Röntgen Thorax in Auf zwei alle Ebenen. Fälle, ja. Und was Und noch? gegebenenfalls würde ich eine komputerisierte Tomografie des Thorax, Ja, CT ja. des Thorax durchführen. Und? Was machen Sie mit der Hand? Ah, ja, im betroffenen Bereich, im Handgelenk, zwei, ich würde, Röntgen, ja. Ne? ich würde Handgelenk zwei Ebenen Röntgen, genau, Röntgen ja. veranlassen. Gut. Wenn es sich bestätigt, dass der Patient eine Fraktur hat, sowohl Rippenfraktur als auch Armfraktur, was würde man dann tun mit ihm? Was kriegt er für eine Behandlung, Therapie? Bei diesem Fall würde ich den Patienten stationär Auf aufnehmen. alle Fälle, ja. Ja, und zunächst würde ich einen venösen Zugang legen Auf alle Fälle, ja. und eine Analgetika verabreichen. Ja, auf alle Fälle, ja. Ich würde eine orthopädische Konsil anfordern, Auf alle Fälle, genau, ja. um Dann die sollen die Therapie gucken, des was sie mit den Knochen machen. Genau. ne, um Und die was Therapie macht man des denn mit den Rippen? Was macht man mit den Rippen? Rippen. Das ist eine gute Frage. Ja, wobei es kommt ein bisschen natürlich drauf an, je nachdem nach Röntgenbild. Aber No. was ist eigentlich das Problem bei der Rippenfraktur? Ich empfehle den Patienten körperliche Schonung Auf alle Fälle, ja, im Bett genau. Ja. und Also eigentlich macht man das doch konservativ, ne? Die Rippen, da kann man ja nichts machen. Die muss man ja, die kann man ja nicht eingipsen. Ja. Genau. Der Patient muss die Schmerzen aushalten und warten, dass seine blöden Rippen wieder zusammenwachsen. Und natürlich muss man ihn aber dabei unterstützen, dass er das Atmen nicht vergisst, ja, dass er also nicht zu sehr schont. Der braucht also Physiotherapie und vielleicht auch Atemgymnastik speziell, damit der nicht praktisch in so eine Schonatmung verfällt. Und ja, was muss man mit dem Patienten noch machen? Der kommt ja erstmal, also der kann ja nicht viel machen mit seiner Rippenfraktur, wird er erstmal eine Weile im Bett liegen. Was müssen wir also auch machen? Ich empfehle dem Patienten Nikotinkarenz. Oh ja, das ist nicht schlecht, ja. Und dich dabei, was machen wir noch? Atmung, ich weiß nicht. Ja, denken Sie mal Atmung. an die Thromboseprophylaxe. Heparin. Ja, der soll Heparin kriegen. Ne? Ja. Weil er ja erstmal immobilisiert ist durch seine Rippenfraktur. Ne? Ja, also Ja, der das ist sehr soll, wichtig. also wenn Sie ihn stationär aufnehmen, dann ist er ja erstmal mehr oder weniger immobilisiert. Das heißt, das darf man nicht vergessen, ne? Ja, ja, TVT-Prophylaxe. ja. Das ist sehr Gut. wichtig. Ja. Ja, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Röntgenaufnahmen rauskommt, ob der alles tatsächlich gebrochen hat oder vielleicht nur Prellungen. Und lassen Sie uns auf alle Fälle hinterher die Röntgenbilder zusammen angucken. Gut. So, wir kommen zur Manöverkritik. Sie haben gemerkt, dass ich ein bisschen Probleme habe, Sie zu verstehen. Insbesondere bei unserem Arzt-Arzt-Gespräch ist mir aufgefallen, dass Sie sehr viel auf Ihren Zettel geguckt haben und mich noch weniger angeguckt haben. Das heißt, da war die Verständigung noch schlechter. Ich musste mehrfach nachfragen. Aber das ist natürlich, wenn jemand so auf seinen Zettel guckt, ne? Und einen, da versteht man sich nicht so gut. So. Sie machen eigentlich gar nicht so viele Fehler sprachlich. Es ist nur, die Verständlichkeit ist nicht so gut. Sie Sie haben einen relativ ausgeprägten Akzent. Ja? Und ich kann den nicht beschreiben. Ich kann das auch nicht nachmachen, dafür kann ich es also zu schlecht. Aber also es ist ein bisschen schwierig, sie zu verstehen. Und sie hatten natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu verstehen. Fragestellen beim Arzt-Patientengespräch waren sie sprachlich deutlich besser und sicherer, weil sie natürlich derjenige waren, der das Heft in der Hand hatte. Ja? Sie waren derjenige, der fragt. Und sie haben dann eigentlich auch sehr schnell reagiert, als sie gemerkt haben, ja, die Frage nach Fieber und Nachtschweiß, der Patient kommt ja nach Unfall. Die ist ein bisschen sinnlos, ne? Das passt nicht so gut dazu. Die Fragen müssen sich eben schon ein bisschen orientieren an an den Symptomen, die der Patient jetzt im Augenblick mitbringt und an dem Geschehen. Und das ist eben ganz einfach ein Unfallgeschehen. Da sind diese vorhergehenden Sachen nicht so interessant. Und Sie haben ja zum Beispiel auch jetzt nicht gefragt, was ja auch völlig richtig ist. Hat er in letzter Zeit zu oder abgenommen? Ist ja völlig birnig, ja. Interessant sind natürlich diese Fragen, ob er Seh- oder Hörstörungen hat, ja. Das sind natürlich relevante Geschichten. Oder ob er ohnmächtig war. Oder ja, das sind natürlich entscheidende Fragen, die mit dem Trauma zusammenhängen, ja, oder könnten zusammenhängen könnten. Ja, und ja, Besonderheiten beim Wasserlassen. Das könnte ja sein, dass er zum Beispiel sagt, oder dass man fragt noch, ist Ihnen aufgefallen, als Sie auf der Toilette waren, ob da Blut im Urin war? Nach Trauma nicht ganz unmöglich, ja. Gut, aber offensichtlich hat er ja das meiste irgendwie an seiner Hand abbekommen und am Thorax. Gut. Ja, also wie gesagt, das Fragedings war ziemlich logisch und da sind sie auch systematisch vorgegangen. Schön, also Frage nach den Lebensgewohnheiten, also Nikotin und Alkoholkonsum haben sie auch schön ein bisschen eingeleitet, fand ich schon okay. Was ich allerdings so ein bisschen bemängeln würde, müssen vielleicht auch die Kollegen jetzt gleich mal sagen, was sie dazu meinen. Ich würde bei einem Patienten, der klagt über Thoraxschmerzen bei der Inspiration, da würde ich schon sagen, Moment, wir unterbrechen mal eben hier unser Gespräch und ich gucke mal eben, wie das bei Ihnen mit der Atmung ist und wir machen vielleicht sogar ein EKG oder ich horche Sie einmal ab. Ja, was wäre jetzt für mich interessant, was die Kollegen sagen? Ich denke schon, dass man bei so einem Traumapatienten, wenn der Brustkorbschmerzen hat, ja, dass man da unterbrechen sollte. Ja. Ja, ich stimme Ihnen zu. Es könnte vielleicht Pneumothorax sein, Eben, genau. vielleicht. Und da müsste man ja dann auch sehr schnell Ja. intervenieren. Sie haben das selber als Diagnose, ja sogar als Differentialdiagnose gesagt, den Pneu. Ja, also das wäre sicherlich in der Prüfung ein Punkt, dass man unterbricht und sagt, wir gucken mal eben erst und dann schauen wir gleich weiter. Und nach dem Arm, den stellen wir jetzt natürlich ruhig, aber da schauen wir im Detail später danach. Ne? Gut. Gerade diese Fragen nach Lebensgewohnheiten, nach familiären Vorerkrankungen, das sind natürlich Sachen, wenn es um die Wurst geht, ja, wenn es also darum geht, dass einer keine Luft mehr kriegt irgendwann, sind die nicht mehr so relevant, ja, sondern da muss man eben erst das andere abklären und wenn man dann merkt, okay, der ist stabil, da ist nichts, dann können wir weitermachen. Ne? Gut. Natürlich Und der sollte man Patient. bei diesem Patienten speziell, der ja auch angibt dann, dass er niedrigen Blutdruck hat, sollte man den Blutdruck auch mit kontrollieren. Gut. Ja, dann das Arzt-Arzt-Gespräch, da ist mir aufgefallen, da waren Sie sprachlich dann deutlich weniger souverän und hatten. Ja, wie gesagt, Sie haben sehr an Ihrem Konzept geklebt, haben immer nur auf Ihren Zettel geguckt. Sie haben mich gar nicht angeguckt, ja. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass das mit der Schilderung dieses Unfalls, das hätte ich mir ein bisschen ausführlicher gewünscht, ja. Dass man eben nicht sagt, ja, der kommt, weil er seit 2 Stunden Schmerzen hat, sondern er kommt bei Zustand nach Motorradunfall. Er ist bei geringer Geschwindigkeit auf die rechte Seite gekippt, ja. So, das gehört ja praktisch dazu, damit ich verstehe, was der Patient haben könnte. Ja, und insofern ist der Unfallhergang, immer wenn es um Unfälle geht, eine sehr wichtige Information. Das sind ja auch Dinge, die zum Beispiel bei der Übergabe vom Notarzt an den behandelnden Arzt in der Klinik immer mitgegeben werden, dass da gesagt wird, wie war der Unfallmechanismus? Ja, war der selber der Fahrer, war er Beifahrer? Ja, mussten wir den irgendwo rausholen oder was auch immer? Also Unfallhergang spielt eine ganz wichtige Rolle, damit man versteht, was für ein Verletzungsmuster sein könnte. Ja, insofern wichtige Information. Und natürlich wäre auch wichtig gewesen, der Oberärztin zu sagen, dass der Patient bei seinem Unfall natürlich einen Helm getragen hat und dass er keine Kopfschmerzen, keine Nackenschmerzen hatte. Und ja, dann das mit den Hautprellungen, das haben Sie ja gesagt. Er hatte eine Lederjacke an und Handschuhe, aber das hat ihn nicht geschützt. Da mit dem Motorradsturz. Gut. Okay. Ja, ansonsten haben Sie ja beim Arzt-Arzt-Gespräch das auch alles einwandfrei wiedergegeben, wie intensiv die Schmerzen waren. Was Sie, glaube ich, nicht gesehen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müssen Sie mich korrigieren, was Sie nicht gesagt haben, dass die Thoraxschmerzen bei Inspiration verstärkt sind. Oder vielleicht haben Sie es auch gesagt. Kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern. Sie haben leichte Thoraxschmerzen. Der Patient hat Er hat leichte. keine starken, ja, die sind leichter als die Handschmerzen, das stimmt, ja. Aber er sagt, wenn ich einatme, tut es weh. Ach so, ja, genau. Sie haben gesagt, er hat eine Tachykardie. Das hat er aber nicht behauptet. Er hat es nicht gesagt. Sie haben ja gefragt, müssen Sie irgendwie schneller atmen? Da hat er gesagt, es tut weh beim Einatmen, aber daraus haben Sie eine Tachykardie gemacht. Nee, Quatsch, Herzklopfen. Quatsch, das Herzklopfen. Er hat gesagt, nach dem Unfall. Da hat er sich natürlich erschrocken, da hatte er Herzklopfen, aber jetzt hat er kein Herzklopfen mehr. Ne? Also insofern, das passt ja nicht so ganz. Ja, die Neurodermitis haben Sie erwähnt, den Bandscheibenvorfall und den Blutdruck haben wir gehabt. Und genau. Zustand nach Achillessehnenruptur links vor 25 Jahren, was operativ versorgt wurde. Genau. Gut. Und ja, nachher die diagnostischen Maßnahmen, da haben wir uns ja so ein bisschen vorgearbeitet. Aber da merkte man eigentlich auch, dass Sie sprachlich auch ein bisschen Probleme haben, haben Sie selber gemerkt, ne? Das war nicht so souverän, ne? Arbeiten. Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß natürlich nicht, ob es in Reutlingen überhaupt Traumafälle gibt. Das ist ein Münchner Fall. In München gibt es Unfälle. Ja, Ich weiß nicht, wie das in den anderen Prüfungssituationen ist. Ich weiß, in Düsseldorf gibt es kein Trauma. Aber ich denke mir immer, selbst wenn wir in der Prüfungssituation kein Trauma haben werden. Nein, es gibt Dingen. Bei Ihnen gibt es das, ja, siehst Ja, du, dann ja. ist es tatsächlich elementar. Ich finde vor allen Dingen, dass es fürs Leben wichtig ist. Ja, wir können nicht nur internistische Fälle üben, wenn sie nachher sprachlos vor einem Traumapatienten sitzen und nicht wissen, was sie ihn fragen müssen und was sie ihrem Kollegen sagen müssen. Ja, insofern, sie lernen ja nicht für die Prüfung, klar lernen sie für die Prüfung, aber sie lernen ja auch hinterher für die Arbeit, ja, für die Praxis. Nons colles et vitam. Discimus, sagt der Lateiner. Ja, wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ja, sie müssen das können. Ja, sie müssen das können. Und insofern ist ein Traumafall, denke ich, für sie alle nicht ganz umsonst. Ja, gut. Ja, ich kann Es war ein bisschen ja. anstrengend. Sie haben viel Zeit gebraucht. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, wir waren ziemlich langsam mit allem. Und ja, insofern ist der Abend jetzt lang geworden und es haben sich auch mehr und mehr Kollegen verabschiedet. Ja, gut.